Lange hat er stillgehalten, jetzt greift er die Kanzlerin wieder an. Die Menschen wollen diese Berliner Politik nicht, analysiert der CSU-Vorsitzende. Zerrissen wie selten ist das Land in seinen Augen. Vergeblich hat er Angela Merkel zum Kurswechsel in der Flüchtlingspolitik aufgerufen. Das Vertrauen der Menschen schwindet, meint Horst Seehofer. Sie wollen ernst genommen werden, das werden sie aber nicht. All das ist in der Süddeutschen Zeitung nachzulesen. Nachlegen will er vor Kameras und Mikrofonen am Mittag, aber erst einmal nicht. Ich bin gut erholt und freue mich jetzt auf die Arbeit. Gut erholt ist er also und freut sich auf die Arbeit. Viel mehr möchte er nicht mehr sagen. Eine Vorliebe zur Ironie hat er schon immer gehabt. Denn der Spaß an der Arbeit ist ihm ganz offensichtlich nach dem letzten Wahlsonntag verloren gegangen. Alles war in Ordnung, hat die Chefin der Schwesterpartei schließlich gestern erklärt. Angela Merkel hat sich nichts vorzuwerfen, würde alles noch einmal so machen. So jedenfalls hat es die Kanzlerin gestern gleich mehrfach formuliert. Ich wiederhole gerne noch einmal, ich halte die grundlegenden Entscheidungen, so wie wir sie in den vergangenen Monaten getroffen haben, für richtig. Also keine Veränderungen in der Flüchtlingspolitik. Peter Ramsauer, CSU-Mann im Bundestag, dort Chef des Wirtschaftsausschusses, plaudert über eine gespenstische Stimmung in der Sitzung der Unionsfraktion. Ruhige Diskussionen hat es dort gegeben, aber kein Scherbengericht für Merkel. Ramsauer hätte wohl anderes erwartet. Offenbar würden die Christdemokraten am liebsten alles so weiterlaufen lassen. Wenn das die Schlussfolgerungen aus der Wahlschlappe sind, dann sage ich voraus, dass die CDU-CSU-Bundestagsfraktion nach der nächsten Bundestagswahl statt mit 311 Abgeordneten nur noch mit 240 oder 250 dasitzt. Und das müssen sich alle Mitglieder, vor allen Dingen des CDU-Teils unserer Bundestagsfraktion, überlegen. Auch Seehofers Möchtegern-Nachfolger, Markus Söder, Finanz- und Heimatminister in München, erhöht den Druck in Richtung Berlin. Man sollte jetzt klar machen, dass man verstanden hat, was die Bürger empfinden. Und natürlich ist es ein Signal für einen Kurswechsel in Berlin. Und deswegen wäre es besser, statt aus einem "Wir schaffen das", ein "Wir ändern es" zu machen. Zu ändern gäbe es aus CSU-Sicht einiges. Vor allem will sie eine Obergrenze für die Aufnahme von Flüchtlingen definieren. Die Maghreb-Staaten sollen zu sicheren Herkunftsländern erklärt und mehr Menschen abgeschoben werden. Forderungen, die auch Christdemokraten für gerecht rechtfertigt halten. Karl-Georg Wellmann beklagt die Rhetorik der Parteichefin, das Festhalten an ihrer "Wir schaffen das" Aussage. Und sein Kollege Wolfgang Bosbach warnt im Sender N24: Augen zu und durch, einfach nur erklären, was wir machen, das kann und darf nicht die Reaktion auf die Wahlerfolge der AfD sein. Über Monate hinweg hat man ja gesagt, amtlicherseits in der CDU, also in meiner Partei, sobald die CSU aufhört zu nörgeln, sobald Horst Seehofer nicht immer dazwischen grätscht, werden auch die Zustimmungswerte für die Union insgesamt steigen. Die Kritiker sind schuld, ansonsten hätten wir gute Wahlergebnisse. Unruhe in der Union. CDU-Generalsekretär Peter Tauber mahnt zur Geschlossenheit. Neuer Streit schade nur, das betont auch SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann. Zugleich aber drängt er die Union, ihre Kontroverse hinter verschlossenen Türen beizulegen. Ich empfinde überhaupt keine Häme bei dem permanenten Streit zwischen CDU und CSU, zwischen Seehofer und Merkel. Dieser Streit ist eine der Ursachen dafür, dass die AfD so stark geworden ist. Keine Häme, aber doch viel Oberwasser bei den Genossen. SPD-Vize Ralf Stegner prophezeit schon einmal, Angela Merkel hat ihren Zenit überschritten. Der Bundestagswahlkampf wird spannender, als viele denken.